Am Tag, da du siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt und ebenso zu ihrer Rechten. Die frohe Botschaft für euch heute, Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg.